Aus Anlass des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni fragte jüngst die russische Zeitung Zar Narodu Nuyu Blasi auf 4 Seiten den dritten Abschnitt für die selbstständige Vereinigung des Vaterlandes aus dem Rechenschaftsbericht des Setka der Partei der Arbeit Koreas, den Genosse Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas erstattete. Dabei druckte sie das Bild von ihm bei der Rede auf dem 7. Parteitag ab. Den dritten Abschnitt stellten auch das britische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft anlässlich des 52. Jahrestages der Arbeitsaufnahme des großen Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei der Arbeit Koreas und des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni jeweils ins Internet.